und Verderben über alles, was ihr kennt. Tod und Verderben, bis die ganze Welt verbrennt. Tod und Verderben über das, was ihr liebt. Und jeder Mensch soll betteln, dass ihn das Unheil nicht trifft. Tod und Verderben über alles, was ihr kennt. Tod und Verderben, bis die ganze Welt verbrennt. Tod und Verderben über das, was ihr liebt. Und jeder Mensch soll betteln, dass ihn das Unheil nicht trifft. Eure gottverdammte Erde wird in Dunkelheit gehüllt. In meiner Kehle geht runter wie Öl. Das Feuer, das ich so speit, ist die Prophezeiung der allumfassenden Endzeit vom Firmament. Regnetes Blut und die Menschen, sie sehen nur das Leid, das sie allmählich einholt. Ich bringe Verderben und Tod mit jedem Schritt, den ich so mache, führ ich aus die Rache und dunkel entzauber, der alles verletzt, die Leute entsetzt. Sie können nicht glauben, was sie da erfahren vom menschlichen Dämon, der ihre Gedanken verführt. Spürst du das Tier? Es ist in dir und es ist Zeit, es zu wecken. Die Menschen verrecken doch eh irgendwann. Nun lass mich beschleunigen, was unausweichlich erscheint. Ich bin Menschenfeind und werde es bleiben. Die Mächte vereinen das Wesen der Nacht, wie es sich packt. Was du so liebst, es wird dir genommen und einfach geopfert. Die Riten des Ritus des dunklen Ordens zum Töten geboren, zum Sterben zu schlau. Du weißt das genau, was dich erwartet. Die menschlichen Dramen und Schicksale treffen zusammen, wenn dunkle Gedanken die Menschen umarmen. Um zu begrüßen, was du noch bevorsteht, der Vorhang gelichtet, die Aussicht ist klar, wie sternenklarer Himmel. Tod und Verderben über alles, was ihr kennt. Tod und Verderben, bis die ganze Welt verbrennt. Tod und Verderben über das, was ihr liebt. Und jeder Mensch soll betteln, dass ihn das Unheil nicht trifft.